Kundgabe 8835. Empfangen am 2.8.1964. Über das Zungenreden. Ihr sollet in aller Wahrheit eure Mitmenschen belehren. Und darum müsstet ihr vorerst die Wahrheit selbst von mir in Empfang nehmen. Und immer wieder sage ich euch, dass ihr mit der Wahrheit helles Licht empfanget, dass es nicht dunkel bleibt in euch, dass ihr euch alles erklären könnet und so also euch Aufschluss gegeben wird über die verschiedenen Gaben des Geistes, die ihr auch selbst feststellen könnet an denen, die in ihrem Besitz sind. Denn ihr werdet ungewöhnliche Fähigkeiten zugeben müssen, wenn ein Mensch die Gabe der Krankenheilung hat. Ihr werdet auch die Gabe der Weissagung nicht leugnen können, wie auch ungewöhnliches Wissen euch offensichtlich sein wird, alles Dinge, über die der Mensch sonst nicht verfügt, Kräfte, die sich in einem Menschen äußern und die nicht geleugnet werden können, als göttliches Wirken zum Heil der Seelen. Doch ihr fraget mich im Besonderen um die Gabe des Zungenredens. Es ist euch von mir aus schon eine einfache Erklärung zugegangen, dass diese Gabe ein besonderes Zeichen innigster Bindung mit mir ist, doch so erklärt, dass ich durch einen Menschen rede, der Völker verschiedener Nationen anspricht und dass diese ihn in ihrer Muttersprache hören, dass ein jeder Mensch glaubt, er spricht zu ihnen in ihrer Sprache und dass diese Gabe ein so offensichtliches Zeichen meines Wirkens ist, wie es gewesen ist bei der Ausgießung des Geistes über meine Jünger. Verstanden sie doch alle Anwesenden in ihrer Muttersprache. Sie redeten also in fremden Zungen, nicht aber, dass ein Mensch eine euch unverständliche Sprache daherredet und nun glaubet, von meinem Geist erfüllt zu sein. Es ist dies eine völlige Verdrehung der Schrift, in der wohl gesprochen wird von dem seligen Gefühl der inneren Bindung mit mir, die den Menschen zur Lobpreisung meines Wesens veranlasst, die in aller Stille stattfindet, in einem Gebet, das nur die Zunge, nicht aber der Mund ausspricht. Ich frage euch ganz ernstlich, was ein solches Gebet, das der Mund in unverständlicher Sprache ausspricht, für einen Sinn hätte, wenn dazu ein Ausleger gehört. Kann ich selbst mich nicht euch Menschen gegenüber äußern, dass ihr mich klar verstehet? Ich will euch Licht geben. Wozu soll ich mich eines Übersetzers bedienen, der nun auch erst von meinem Geist erleuchtet sein muss, um euch ein Licht geben zu können? Ich bin ein klarer und wahrer Gott, und ich wüsste wahrlich keinen Anlass, euch erst ein Durcheinander von Worten zu bieten, das euch ein anderer übersetzen muss. Gerade diese Darstellung des Zungenredens hat die Menschen dazu veranlasst, diese Gabe krampfhaft zu suchen. Und so sind Sekten entstanden, die sich als Anhänger einer Pfingstgemeinde zusammentun, um gerade diese Gabe in der falschen Erkenntnis zu erlangen. Wenn ich mich den Menschen gegenüber äußere, so gebe ich ihnen immer ein Licht, aber derer bediene ich mich nicht, die sich verworren äußern und einen Ausleger brauchen, der ebenso wenig Licht verbreiten kann. Ich frage euch, was mich wohl dazu bewegen sollte, euch in einer Sprache anzureden, die ihr nicht verstehet. Ihr verstehet die Worte in der Schrift falsch, soweit sie als mein Wort gelten dürfen. Denn es ist auch in diesem meinem Evangelium hinzugefügten Brief Irrtum gebracht worden. Es sind Worte hinzugefügt worden, die nicht mein Wort sind, und diese legt ihr euch noch falsch aus und kommet somit aus dem Irrtum nicht mehr heraus. Aber gerade diese Worte bilden die Grundlehren derer, die angeblich den Pfingstgeist in sich haben. Und sie verwirren die Menschen, weil sie sich nicht auf die reine Wahrheit stützen, die ich selbst zur Erde leite, ihr vielmehr feindlich gegenüberstehen. Denn diese reine Lehre erkennen sie nicht an. Und das muss euch schon ein Beweis sein, dass sie auf falschen Grundsätzen aufgebaut haben. Wer so erfüllt von meinem Geist zu sein glaubt, dass er also in fremden Zungen redet, der muss auch selbst übersetzen können, und das im Geist und in der Wahrheit. Da es nicht mein Wille ist, die Menschen zu verwirren im Geist, sondern ihren Geist zu erhellen. Und diese Übersetzung muss also übereinstimmen mit dem Geistesgut, das ich von oben zur Erde leite. Ansonsten ihr sie verwerfen könnet als Irrtum. Licht gebe ich euch allen, und diesem Licht dürfet ihr euch nicht verschließen, denn die Gnadengabe ist unermesslich, die euch geboten wird von oben. Und der Irrtum ist ebenfalls von so großem Umfang, dass ich also selbst tätig werden muss, um euch wieder zum Licht zu verhelfen. Und selig, der das Licht annimmt, das ihm leuchtet. Amen.